Glück von Köln am Ring. Zusammen sind auf die Hopp, auf Ping. Da kommen sicher nicht zu kurz. Und Kölnsche Lichter nett und jod. Und weil die Lichter in der Tat doch an Gemüt und eigen Art. Ja, darin ist jetzt Pyretät. Darin sind überall geschät. Wer die Höhe widerlädt, weil es sich begeistert seht. Was ist das singende, klingende Kölle? Singen Melodien, die nicht verjohnt. Lang der Ringsturm mit singen grüne Welle. An Köln vorüberflüsst, blieben die bestand. Die Kölsche Lichter jedem Jahr sie falle. Und wo sie in der Welt vor dem Erschalle. Da bringe Stimmung, See, Freude und Humor. Jo Kölsche sang und lang der Gitte immer nur. Yeah.